Ein kleines Stück gewölbter Tunnel. Kaum 30 Meter lang, kaum 4 Meter breit, Kopfsteinern gepflastert, erstreckt sich im schummrigen, warmen Licht beklebter Leuchtstofflampen. Hier und da bahnt sich Gras durch die harten Flächen, so auch neben einem von 4 Tischbeinen einer langen Tafel. Bald 6 Meter lang, bald 2 Meter breit, mitten im Raum, wie sorgfältig platziert, ein enormer Tisch aus massivem Holz. Schlichte Stühle, einfach, bescheiden. Zu wenige für die viele Fläche, zu viele für die wenigen Gäste. Als Rahmen nur 2 darunter besetzt, einander zugewandt. Ein weiter Raum geknüpfter Gefühle. Bald 3 Dekaden lang, bald ein Leben breit, Schaf und Baumwollen, Ledern umfasst, umschlungen als 1, ein unklares Knäuel aus Armen, vergrabene Gesichter, im schummrigen, warmen Licht beklebter Leuchtstofflampen. Die Nähe knapp bemessen, kaum eine Zeit lang, kaum ein Finger breit an der Tafelecke rechts hinten, wie sorgfältig platziert. Ein vereintes Rund aus vollem Atem, von den Kanten nicht zu trennen. Bedacht, befühlt, viel für viel Raum, wenig für wenig Fläche. Auf 2 Stühlen, an der Tafel, im Tunnel, die einzigen Gäste.